Zeit Stadt und Wendigkeiten brauchen alles, alles Geld zu meinem Schutz vor der Welt. Was für uns große Wahl ist heute Mohammed. Ein Bein, wir müssen aufpassbar zu werden, wir werden die Kirchen. Und dann ist Antichrist und heute Islamist. Laden unter Goldstein, das die alte neue Welt. Fürchte dich, begreife nicht, wer dich quält. In Scheiben, die geblieben, wo sie die Freiheit überladen sich. Ob du störst, ob du nicht spürst, befinde ich nach der Datendurst. Digitale Außenzug, Biometrie sammelt so. Wir stecken selber alle drin. Baut und auf Bewegungsfehler. Das Auge wollt immerhin. Unbewusstheit ist eine Sicherheit. Sind uns eine Minderheit vor dir. Wir laden unter Goldstein. Das ist die alte neue Welt. Fürchte dich, begreife nicht, wer dich kriegt.